SWR 2 Radioart Hörspiel. Sind Manager dramentauglich? Sind sie die wahren Helden moderner Tragödien, deren Schicksal bewegt und erschüttert? Von solcher Annahme ging der Autor und Feature-Macher Walter Filz aus, als er sich daran machte, die letzten Wochen des ehemaligen Telekom-Chefs Ron Sommer nachzuzeichnen. Doch anstelle eines klassischen Königsdramas entstand das nicht minder spannende Protokoll eines Machtwechsels an der Spitze der früheren Bundesbehörde, die Sommer zu einem international konkurrenzfähigen Konzern machen sollte. Von persönlicher Schuld und Verstrickung und einer Macht des Schicksals ist im folgenden Hörspiel nicht die Rede. Vermeintlich profaner laufen die Geschehnisse ab. Sie werden bestimmt von Börsenzahlen und öffentlicher Stimmung, von Fehleinschätzungen der Macher, den Ratschlägen der PR-Berater und nicht zuletzt von politischem Kalkül, das sich verdeckt oder offen in die Entscheidungen einmischt. Es ist meine Vision, in unserem Land das Telekom Valley, gewissermaßen das Silicon Valley der Telekommunikation anzusiedeln. Hart, härter! Gut, besser! Schnell, schneller! Stark, stärker! Wir haben in den letzten Jahren ungeheuer in dieses Land investiert. Hart! Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Das ist übrigens unsere Idee und wir arbeiten daran. Insgesamt gut. Gut, besser. Gut, 4,5 Millionen Privatanleger. Schneller. Unser Markt wächst weitaus schneller als die Volkswirtschaft. Stark, stärker. Das schafft Wachstum. Also die Deutsche Telekom ist eben Wachstumsbranche schlechthin. Wir wollen, dass die Menschen zu unseren Aktien Vertrauen haben. Wir konnten dabei leider nur jedem dritten Privatanleger Aktien zuteilen. Jeder dieser Kunden hat auch Aktien erhalten. Jeder Aktien erhalten. Selig wer den Göttern freut sein Leben dem Heiligen Dienst frei. Macht euch auf, wachsen, ihr wachsen, preiset den Gott Dionysos. Ein Duft hallender Paukenschall, jauchzend, erhebt den jauchzenden Gott. Dies ist ein Deal, der ganz klar nach einer Erfolgsformel funktioniert. Und die heißt 1 plus 1 gleich 3. Ein Wunderkind. Schon mit 21 hatte der Mathematiker seinen Doktortitel. Die Universität Wien musste dafür extra eine Sondergenehmigung ausstellen. Spekulation Sommer. Eine Dokumentartragödie von Walter Filz. Wunderkind. Schon mit 21 hatte der Mathematiker seinen Doktortitel. Die Universität Wien musste dafür extra eine Sondergenehmigung ausstellen. Mit 23 saß Ron Sommer im Aufsichtsrat einer US-Computerfirma. Es folgte eine Blitzkarriere bei Nixdorf und Sony. Und dann die Telekom. 1995 hatte ihn die Kohl-Regierung geholt, um den Staatskonzern auf Vordermann zu bringen und zu privatisieren. Doch Ron Sommers hochfliegende Pläne brachten Probleme. Die Übernahme des US-Mobilfunkers VoiceStream war viel zu teuer. Die Fusion mit Telekom Italia kam nie zustande. Was soll das sein, ein Nachruf? R-Beitrag nennen Sie das. R wie Rücktritt. Sowas produzieren die im Voraus, wenn irgendein prominenter Abgang droht. Damit Sie dann schnell was senden können. Sehr praktisch. Ich könnte mir eine Kopie besorgen lassen. War nicht ganz einfach. Aber ich habe da jemanden beim Sender, der... Was sollen wir jetzt damit? Sie werden das doch nicht ihm vorführen wollen. Natürlich nicht. Aber wir müssen bedenken, so ein Beitrag spiegelt ja auch eine gewisse öffentliche Stimmung wider. Und das wäre ja nicht falsch, wenn wir da einen Blick drauf haben. Na, Sie wissen, was er von öffentlicher Stimmung hält. Wo ist er überhaupt heute? Frühjahrsmeeting mit dem Fahrradteam. Den Jan anschieben? Ist er nicht verletzt? War. Bis zur Tour will er unbedingt wieder fit sein. Unbedingter Wille. Sehr gut. Von Sommer, smart, charmant und stets braungebrannt. Über den Menschen hinter dem Manager Sommer ist wenig bekannt. Der Telekom-Chef schirmt sein Privatleben komplett ab. Ach, stellen Sie doch den Mist ab, das ist ja unerträglich. Zwei Kinder hat der verheiratete Familienvater, er liebt das Golfen und fährt Ski. Ich kenn's vom Skifahren her. Mit dem Knie, da müssen Sie aufpassen. Ich hab vom Knie her keine Probleme mehr. Und das ist erstmal schon das Vorrangige, was für mich zählt. Und jetzt kann ich mich eigentlich dann wieder so reinsteigen, dass ich dann das volle Pensum aufnehmen kann. Und ich bin ganz froh, dass ich wieder Radfahren kann. Und wie sieht's aus mit der Tour? Ja gut, das ist. Ich würde gern starten, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist ziemlich knapp und was ich jetzt machen kann, ist einfach jeden Tag optimal nutzen, jeden Tag optimal trainieren. Hervorragend. Und etwas Zeit ist ja auch noch. Es sind noch einige Wochen hin und ich habe ja auch damals schon bewiesen, dass ich eigentlich mich mit speziellen Training und speziellen Wettkampfvorbereitungen dann doch ganz gut in Form fahren kann, noch auf kürzester Zeit. Und das versuche ich einfach dieses Jahr auch wieder. Sehr schön. Da passen wir dann wieder sehr gut zusammen. Ja, sehen Sie zu mit Ihrem Training. Ich werde mich auf dem Laufenden halten. Nicht, dass uns nachher wer vorhält, Sie seien auch eine Fehlinvestition. Also mein Ziel ist klar die Tour de France. Ich muss sagen, Sie gefallen mir. Wirklich. Herr Dr. Sommer, wir müssen langsam. Also dann, ja, meine Herren, ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Im Gegensatz zu ein paar anderen, die für unser Unternehmen unterwegs sind, muss ich Ihnen ja den Teamgedanken nicht erklären. Danke und einen schönen Tag noch. So, was haben wir jetzt? Jetzt, wo wir den Pressetermin gecancelt haben, haben wir etwas Luft. Bis 16.30 Uhr, da ist das kleine Meeting betreffend... Ron Sommer hatte sich den ganzen Tag über nicht sehen lassen. Ebenso wenig wie andere Mitglieder des Telekom-Vorstandes. Die Heerscharen von Journalisten warteten stundenlang auf Nachrichten aus der Zentrale. Vergebens. Gesendet wurde trotzdem in alle Welt. Meist blieb es bei Spekulationen. Das folgende Drama ereignete sich zwischen dem 2. Mai und dem 17. Juli 2002. Alle öffentlich gewordenen Fakten und Ereignisse sind berücksichtigt. Alles andere ist frei erfunden. Ein bisschen aus Wirklichkeitsfragmenten montiert, ein bisschen theatralisch aufgemotzt. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine reine Spekulation, die nur möglicherweise der Wahrheit nahe kommt. Ja? Herr Ricke und Herr Brauner für Sie. Herr Kindervater sagt, er komme sofort nach. Danke. Donnerstag, 2. Mai. Batsch, wir sind unter Emission. 14.28. Es wurde Mittag wahrscheinlich unter 14. Goldman Sachs sind auf Market Outperform gegangen. Absolut nicht nachvollziehbar. Das hat keinerlei Logik. Der Aufsichtsrat überlegt, ob er eine Sondersitzung ansetzt. Na, so schnell finden die gar nicht in die Flieger. Videoschaltkonferenz, Herr Brauner, online. Bitte. Dann werde ich für den Aufsichtsrat exklusiv wiederholen, was ich vor einer Woche schon in den Kameras bei der Bilanz-PK gesagt habe. Der Aufsichtsrat wird auf die aktuellen Empfehlungen der Analysten verweisen. Ja, und die auf die aktuelle Sitzung des Aufsichtsrats. Die Dynamik ist uns geläufig, Kai. Zirkeldomino. Einmal rum und alle umfallen. Dann müssen wir sie eben wieder ordentlich aufstellen. Guten Morgen, Entschuldigung. Ich musste noch... Das Telefon steht nicht still. Und? Wie oft haben Sie Ihr Sprüchlein schon sagen müssen? Das Sprüchlein. Es gibt keinen Anlass für Rücktrittsspekulation. Oder haben Sie noch eine Variante drauf? Ich meine, Sie sind der PR-Mann. Ich weiß nicht, wie Sie... Lassen Sie. Also, Herr Kindervater. Ja, tut mir leid, ist wahrscheinlich ungünstig jetzt. Aber Sie wollten ja ausdrücklich jederzeit persönlich auf dem Laufenden... Ja, schon gut. Also, Jan Ulrich soll gestern Abend einen Verkehrsunfall gehabt haben. Den genauen Hergang kenne ich noch nicht. Es heißt, er sei zu schnell gefahren. Dann war es wohl keine Radtour. Und die Polizei hat angeblich 1,5 Promille festgestellt. Ja, und wurde jemand verletzt? Was ist mit ihm? Nein, niemand. Nur Sachschaden. Angeblich hat er einen Fahrradständer gerammt. Sauber. Das gibt eine schöne Bildschlagzeile. Davon ist auszugehen. Gut, eins kommt zum anderen. Ich nehme an, Sie bekommen die öffentlichen Folgen von Jan Ulrichs Eskapaden einigermaßen in den Griff. Einigermaßen. Ich fürchte nur, dass sich ein Teil der Medien nicht entgehen lassen wird, Parallelen zwischen Ulrich und dem Unternehmen zu ziehen. Wir arbeiten nicht für die Medien. Meine Herren, wir haben ein Tagesgeschäft. Dieser Ulrich scheint ihn ja wirklich zu interessieren. Das verflixte siebte Jahr. Was? Wäre vielleicht eine Überschrift. Sie sprachen doch von Parallelen. Ron Sommer. Seit 7 Jahren steht er an der Spitze der Telekom. Es hat sich ausgeulrigt beim Team Telekom. Im verflixten 7. Nirgendwo Jahr wurden in den letzten Jahren mehr Top-Manager gefeuert als in der Telekommunikationsbranche. Die durchschnittliche Amtszeit der Unternehmenschefs sank von 9 auf 7 Jahre. Und genau so lange sitzt Ron Sommer auf dem Chefsessel der Telekom. Die Liste der Fehlentscheidungen ist lang, für die Sommer verantwortlich gemacht wird. Er hat mit 50 Milliarden Euro Unsummen für die Übernahme des US-amerikanischen Mobilfunkanbieters Voicestream ausgegeben, hat bei der Versteigerung der UMTS-Mobilfunklizenzen viel zu hoch gepokert. Niemand weiß, wie das Geld jemals wieder reinkommen soll. Dadurch hat er einen Schuldenberg von rund 67 Milliarden Euro an. Hinzu kommen miserable Geschäftszahlen. 3,5 Milliarden Euro Verlust im vergangenen Jahr. Dieses Jahr drohen Verluste von 5,5 Milliarden Euro. Und dann wurde auch noch bekannt, dass sich die Vorstände der Telekom im vergangenen Jahr eine 90-prozentige Gehaltserhöhung genehmigen ließen. Ich gehöre zum abgeschirmten Leben. Keine Informationen, keine Fotos, keine Lebensdaten. Nicht mal mein Vorname ist öffentlich bekannt. Ich bin Frau Dr. Sommer. Über mich kann man nur spekulieren. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass ich an einem Freitag wie heute... Freitag, 3. Mai. Dass ich an diesem Freitag mit einer grün-orangefarbenen Rindsledersegeltuchschürze und schwarzen bretonischen Sock an den Füßen im Garten stehe, eine japanische Gartenschere aus teflonbeschichtetem Kohlenstoffstahl in der Hand und behutsam an den Maidens-Blush-Rosenstöcken alles von Manufaktum herumknipse. Man könnte sich vorstellen, dass ich ein schönes Bild dabei abgebe, das noch schöner wird, wenn meine Kinder, zurück aus der Schule, in den Garten laufen. Man könnte sich vorstellen, dass diese idyllische Totale 2 Sekunden stehen bleibt, dann Umschnitt und die Nahaufnahme vom Gesicht des Jüngeren zeigt eine dicke Träne. Man könnte sich vorstellen, dass er schluchzend erzählt, in der Schule haben sie gerufen, der Papa muss weg. Worauf der Große sagt, red keinen Mist. Doch ich, könnte man sich vorstellen, wüsste schon, worum es geht. Denn die Eltern der anderen Kinder, Waldorf-Schulkindereltern, sind Ärzte und Architekten und Kulturredakteure. Und alle haben sie Aktien. Und nicht nur sie. Man könnte sich vorstellen, dass mir das einen Moment seltsam unwirklich vorkommt. Der Gedanke, dass Millionen Menschen meinem Mann vertraut haben. Aber das ist, wie gesagt, nur Spekulation. Ach, Telekom-Aktionär haben für dich drin. Ja, ich sehe das schon wieder. Das ist ein Elend. Aber da ist nur ein Wasser für dich drin heute. Ja, ein Wasser bekomme ich. Du hast natürlich einen enormen Vorteil. In Zukunft mit UMTS kannst du jederzeit das Bild deiner Frau abrufen. Ja, das wäre schon mein Skat kontrolliert. Ja. Oder stell dir mal vor, auf dem Weg von zu Hause zu hier zum Pfannkuchenhaus, ja, da kannst du schon deine Getränke und dein Essen bestellen. Ja, das ist schon ein Vorteil. Das ist so richtig. Ja. So, kommt. Wir sind zu angenehmeren Dingen hier. Lassen wir es gleich spielen. Ja, lass uns einspielen. Komm, jetzt wird er über den Tisch gezogen, wie von Ron Sommer. Ja. Montag, 6. Mai. Das Bundesfinanzministerium, Staatssekretär Herr Oberhaus. Ja, Tänzer? Haben Sie kurz Zeit? Worum geht es? Also, bei uns fangen ein bisschen die Alarmleuchten zu blinken an. Wir fassen dieses Blinken derzeit in die Formulierung, dass es in der Regierung eine latente Sorge gibt. Latent? Latent heißt, wir werden vor der Wahl keine öffentliche Front gegen Herrn Dr. Sommer aufmachen. Das gilt natürlich auch für unsere Vertreter im Aufsichtsrat. Sollten Sie das nicht am besten Herrn Dr. Sommer selbst mitteilen? Ich kann da wenig... Die Schuldzuweisungen wären vor der Wahl nicht produktiv. Danach aber werden wir uns intensiv mit der Telekom auseinandersetzen müssen und eventuell Personalfragen ansprechen, natürlich nur, wenn es die Lage der Entwicklung erfordert. Wir? Bedeutet wer konkret? Sie wissen, dass die Bundesregierung eigentlich nicht in... Der Stern wird nächsten Montag ein Interview mit dem Kanzler vorab veröffentlichen, wo er der Telekom den Rücken stärkt und betont, dass Ron Sommer gut gearbeitet habe und kein Anlass bestehe, ihn auszuwechseln. Das ist erfreulich zu hören. Aber wie gesagt, da es ja direkt Herrn Dr. Sommer betrifft, wäre es... Wir verstehen diese Aussage auch als ein Signal an unsere Adresse, also an das Finanzministerium, wo es ja Stimmen gibt, die gewisse Zweifel am derzeitigen Vorstandschef äußern. Wozu, verzeihen Sie, meines Wissens auch Ihre Stimme zählt? Meine Stimme zählt gar nicht. Ich bin hier nur ein Rädchen im Getriebe und gebe gleichsam die Kräfte weiter. Herr Overhaus, dann will ich Sie direkt fragen. Rufen Sie im Auftrag von Herrn Eichel an? Mein Auftrag ist der Haushalt. Und den erfülle ich parteilos und, wie Sie vielleicht wissen, seit Jahren in Gesellschaft wechselnder Minister. Ich möchte Sie jetzt nur darüber informieren, dass der Kanzler das Thema Telekom im Wahlkampf nicht ansprechen möchte. Falls er aber etwa durch die Opposition dazu genötigt wäre, würde auch das Finanzministerium um eine Stellungnahme nicht herumkommen, eventuell verknüpft mit einer personellen Empfehlung. Wenn dieser Fall einträte, Sie merken, ich rede in vielen Konjunktiven, aber falls es einmal zum Indikativ käme, würde ich gern unser Gespräch produktiv fortführen können, Herr Tänzer. Haben Sie nicht schon mal fast auf dem Stuhl gesessen? Ich fühle mich durchaus wohl in der zweiten Reihe. Sie sind der Stellvertreter. Und Sozialdemokrat. Das haben jetzt Sie betont. Sie wissen, dass ich Herrn Dr. Sommer über dieses Gespräch informieren müsste. Ich bin überzeugt, dass Sie es bei diesem Konjunktiv belassen werden. Dienstag, 7. Mai. Die Radsportfans, die sind enttäuscht. Jan Ullrich wird bei der Tour de France nicht an den Start gehen. Der 28-jährige Kapitän des Bonner Team Telekom musste seine Teilnahme wegen einer Knieverletzung absagen. Dabei hatte Ullrich, der die Tour 1997 gewann und viermal Zweiter wurde, lange geglaubt, er würde auch in diesem Jahr mit von der Partie sein. Dem Magazin Stern antwortet Schröder auf die Frage nach der Zukunft Sommers: Man muss den Mut haben, den Ärger der Kleinaktionäre auszuhalten und ihnen zu sagen, liebe Leute, es besteht kein Anlass, den Mann auszuwechseln. Er hat gut gearbeitet. Freitag, 24. Mai. Telekom-Chef Ron Sommer hat die volle Rückendeckung des Aufsichtsrates. Der Vorsitzende Hans-Dietrich Winkhaus sagte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, Sommer sei nach wie vor der richtige Mann an der Spitze des Konzerns. Er habe auch die Unterstützung von Bundeskanzler Gerhard Schröder und Finanzminister Hans Eichel. So viele Unterstützer. Und keine Unterstützung. Je mehr sie reden, umso weniger tun sie, zum Glück. Also ich finde, wir sollten das positiv sehen, auch wenn es Bekenntnisse sind, die nichts kosten. Die Regierung vergisst in letzter Zeit ein bisschen zu oft, dass wir kein Staatsunternehmen sind. Ist eben Wahlkampf. Da wird so viel vergessen wie geredet. Damit müssen wir wohl umgehen. Umgehen? Es reicht, wenn wir damit leben müssen, Kai. Wir arbeiten nicht für die Politik. Aber wir können sie ja nicht völlig ignorieren. Sie sollen ihren Job machen und sich nicht um unseren kümmern. Sie tun's leider schon. Winkhaus hat mir gesagt, Sie hätten in der letzten Aufsichtsratssitzung angerufen. In der Sitzung? Wer? Sie? Offenbar irgendein Staatssekretär. Winkhaus wollte da nicht präzise werden. Erfreulich, dass es uns überhaupt gesteckt hat. Uns? Ihnen, Herr Tänzer. Wissen Sie denn auch, was er wollte, dieser Staatssekretär? Wohl nur eine informelle Auskunft nach den Themen auf der Agenda. Informell? Und dann direkt in die Sitzung rein? Er wollte nur erfahren, ob Personalfragen erörtert werden. Ach ja? Das würde ich auch gern erfahren. Und werden Sie? Natürlich nicht. Das wissen Sie so gut wie ich. Oder so schlecht wie Sie, Herr Tänzer. Na gut, ich rufe den Kanzler an. Ich glaube nicht, dass der Kanzler das veranlasst hat. In jedem Fall kann er veranlassen, dass der gleich nicht mehr vorkommt. Und sonst soll er sich auch raushalten. Kannst du ihm gleich mitbestellen? Er wird sich nicht raushalten. Privatanleger sind auch Wähler. Wann ist dieses Interview mit der Bild am Sonntag? Die kommen morgen Mittag. Sie werden fragen, wie du zum Kanzler stehst. Ein Grund mehr, ihn anzurufen. Sag mal, trinkst du mit mir einen Schluck Champagner? Ja. Anstoßen? Ich mache heute. Aber doch nicht alleine, ist ja unglücklich. Kommt jetzt mal zu hier. Kommt doch mal alle. Otto, jawohl. Alle bitte mit zum Anstoß. Kommt ran. Ihr auch, alle mit. Erstmal hier, das ist jetzt. Ich meine, er hat auch gerade Geburtstag, ihr seid ja fast gleich alt. Herr Bundeskanzler, entschuldigen Sie, da ist das Büro Dr. Sommer für Sie am Telefon. Könnten Sie... Kann ich nicht. Sie haben es schon mehrfach versucht heute. Nein. Zum Wohl. Sag mal, wie trinkst du jetzt? Stoß jetzt nicht an. Spät kommt die Macht der Götter heran, doch sicher erscheint sie zuletzt züchtig der Menschen stolz, wenn sie töricht dem Wahn verfallen. Listig lauern die göttlichen Lang im Hinterhalt, dann raschen sie endlich den Frevler. Denn die Stimme der Menschen geist über sie Tür und Maß empor. Ich gehöre zum abgeschirmten Leben. Keine Anekdoten, keine Fotos, keine Lebensdaten. Nicht mal mein Vorname ist öffentlich bekannt. Ich bin Frau Dr. Sommer. Über mich kann man nur spekulieren. Man könnte zum Beispiel annehmen, dass ich an einem Freitag wie heute, 24. Mai, dass ich diesen Freitag eigenhändig den Lieblingskuchen meiner Familie backe, Rhabarberstreusel. Man könnte sich vorstellen, dass ich jetzt in der Küche hantiere und dabei auf die letzten 7 Jahre zurückblicke und mich frage, was sich verändert hat. Man könnte sich vorstellen, dass ich fürchte, es könnten sich Bilder verschoben haben. Bilder von ihm. Vielleicht nur ein Wahrnehmungsproblem. Mein Problem. Man könnte sich vorstellen, dass mir manchmal Klischee und Realität deckungsgleich scheinen. Man könnte sich vorstellen, dass es mir vorkommt, als sei mein Mann zu Hause geworden, wie er früher nur draußen getan hat. Als würde seine Außenwelt hier drinnen Platz greifen. Man könnte sich vorstellen, dass ich Angst habe, er könnte mir hier zu Hause einmal dieselben Sätze sagen wie denen draußen. Und ich würde keinen Unterschied mehr bemerken. Man könnte sich vorstellen, dass mir einfällt, wie er mir neulich gesagt hat, dass wir, die Familie, sein Rezept seien. Und wenn er auch nicht viel Zeit habe, die wenigen Stunden doch dafür umso intensiver nutze. Man könnte sich vorstellen, dass ich solche Sätze gern allein besitzen möchte. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Spekulation. Ich sage Ihnen, wer mit Krisen nicht umgehen kann, darf nicht Chef eines solchen Unternehmens sein. Was gibt Ihnen die Kraft? Mein Rezept, das heißt Familie. Ich habe zwar nicht viel Zeit für meine Frau und meine beiden Söhne, aber nutze die wenigen Stunden dafür umso intensiver. Haben Sie jemals an Rücktritt gedacht? Ich würde an dem Tag zurücktreten, an dem ich der Meinung bin, ich habe das Unternehmen in die falsche Richtung geführt. Ist es Ihnen peinlich, dass Bundeskanzler Schröder Ihnen öffentlich den Rücken stärken musste? Wieso peinlich? Fühle mich sehr geehrt, wenn der Bundeskanzler sich hinter mich stellt. Montag, 27. Mai. Der Kapitalmarkt differenziert zurzeit im harten Wettbewerb auf unseren Märkten kaum mehr zwischen Starken und Schwachen, zwischen Gewinnen und Verlieren. Das, was wir in den letzten Wochen beobachtet haben, ist nicht mehr nachvollziehbar, lässt sich nur mit psychologischen Mechanismen erklären. Die Entwicklung der T-Aktie ist in höchstem Maße unerfraglich, denn sie steht in krassem Gegensatz zur operativen Entwicklung des Konzerns. Wir bedauern diese Entwicklung außerordentlich und damit möchte ich nun über Menschen und ihre Schicksale reden. Haben wir uns etwas vorzuwerfen? Die Antwort lautet eindeutig nein. Lassen Sie mich nur hinzufügen, dass sich der Vorstand weder selbst bedient noch bereichert hat, wie dies zu lesen war. Und wie lang wird's? Ungefähr 90 Minuten. Ziemliche Strecke. Ja, müssen wir durch. Und zum Schluss die Anpassung der Bezüge? Da werden Sie toben. Unbegründet. Sicher, aber die Anleger werden das anders sehen. Dann sehen Sie es objektiv falsch. Wir haben es ja auch mit psychologischen Faktoren zu tun. Also Psychologie ist nicht mein Aufgabenbereich, ebenso wenig wie Politik. Hätte man einen Politiker in dem Job gewollt, hätte man Sie auf diesen Sessel gesetzt, Herr Tänzer. Können wir das lassen? Ja, sehr gerne. Sie werden Sie aber schon als Menschen ansprechen. Wen? Die Anleger als Menschen. Ich habe nicht vor, auf meinem Skript abzuweichen. Und wenn ich mich recht erinnere, kommt da auch das Wort Menschen vor. Man hat es mir reingeschrieben. Ich habe keine Änderungswünsche geäußert. Demzufolge dürfen Sie davon ausgehen, dass ich es verwenden werde. Ich meine nur, weil man Ihnen ja auch als Mensch vertraut hat. Also bitte, Sie haben einem Unternehmen vertraut. das von einem Menschen verkörpert wird. Ja, also wenn überhaupt, dann von einem Kopf, den ich ja bekanntlich auch hinhalte. Und zwar nicht nur vor die Kameras. Was den übrigen Menschen betrifft, kennst meine Auffassung, er gehört nicht in unser Portfolio. Vielleicht wäre es ja an der Zeit, außer dem Kopf auch den Menschen, Ron Sommer, ein wenig... Mir ist klar, dass einige glauben, wir sollten jetzt ein bisschen menschlicher werden und ein bisschen gefühliger. Sie wissen, dass ich das weder kann noch will. Im Übrigen wäre es auch wenig dienlich. Wie bitte sehe es denn aus, wenn ich da plötzlich als Gefühlsmensch säße? Sieht das nicht aus, als würde ich auch sonst nach Gefühl entscheiden? Mal so, nach Laune, irrational, emotional. Und was für Gefühle hätten dabei wohl die Analysten und der Aufsichtsrat? Aber es gibt doch auch emotionale Werte. Wir haben sie zum Teil ja selbst gesetzt. Allein der Begriff Volksaktie. Natürlich. Und nun ist sie Volkszornaktie und Volksaufstandaktie und Volksbelustigungsaktie. Die kursierenden Neubildungen sind mir bekannt. Sehen dann aber nichts an den semantischen Regeln für die Kompositerbildung im Deutschen. Der zweite Teil bestimmt den ersten. Egal, wie man es am Anfang nennt, am Ende bleibt es doch eine Aktie und funktioniert wie eine Aktie. So wie ein Wagen funktioniert, auch wenn er Volkswagen heißt. Und wenn er mal im Stau steckt, sagt ja auch kein Autofahrer, na, das darf es aber nicht geben, bitte, bei einem Volkswagen. Der muss gefälligst immer fahren, ob die Straßen verstopft sind oder nicht. Das wäre ja wohl ein Nonsens. Die Leute ärgern sich trotzdem im Stau. Und da haben wir dann die irrationalen Momente. Ja, die Leute vergessen den Ärger, wenn es wieder weitergeht. Die Aktienkultur werden es halt lernen müssen, die Deutschen. Autofahren haben sie auch gelernt. Und wenn sie im Stau stehen, dann steigen sie auch nicht auf der Strecke aus und sagen, mir langt's, nie mehr Auto. Ich laufe nur noch zu Fuß. Nein, da warten sie vernünftigerweise, bis es weitergeht. Da geht sie auch weiter. Bis dahin schimpfen und hupen es meinetwegen, sollen sie. Und weil sie wirklich ein Frust ist, dürfen sie auch aufs Auto schimpfen und auf den, der es gebaut hat. Ja, aber was soll der dann bitte ihrer Ansicht nach tun? Sich weinend für eine Verkehrslage entschuldigen, die nicht verantwortet? Unsinn. Er wird die Situation bedauern und fertig. Genau das werde ich tun. Und das werden Sie einsehen, Ihre Menschen. Menschen sind ja vernunftbegabt. Also, bitte sehr. Natürlich werden es Maul aufreißen, aber auffressen tun sie uns schon nicht. Und ein bisschen knabbern, naja, wenn Ihnen die Zähne sonst lang werden, sollen sie ruhig. Keine Sorge, ja. Ich werde auch entsprechend angefressen schauen. Meinen Sie, mir macht die Situation des Unternehmens Spaß? Natürlich nicht. Der muss weg. Dienstag, 28. Mai. Macht euch auf, Wachschen, ihr Wachschen, in die weiten Reigenplätze, in das heilige Feld des Rehs gehüllt. Nach dem Blute des Bockes verlangend. Weil der die ganze Aktionäre an der Nase rumgeführt hat. Es traten an rund 9000 Aktionäre. Rund um die Veranstaltungshalle hat die Telekom geflaggt. An den Straßen und Brücken hängen stolz die magentafarbenen Banner. Vielleicht hätte sie die Fahnen besser auf Halbmast gehängt. Das entspricht eher der Stimmung vieler Kleinanleger. Ich denke, oder, dass die TE-Aktie auf Deutsch gesagt am Arsch ist. Wir sind sehr enttäuscht, weil man hat uns etwas gesagt, was hinterher nicht so stimmt. 70% Wertverlust. Was die mit meinem Geld gemacht hat, ist ja zwar nicht. Ich habe eine Menge Geld angelegt, weil ich Altersvorsorge treffen wollte und jetzt ist es weg. Der Kapitalmarkt differenziert zurzeit im harten Wettbewerb auf unseren Märkten kaum mehr zwischen Starken und Schwachen, zwischen Gewinnern und Verlierern. Das, was wir in den letzten Wochen beobachtet haben, ist nicht mehr nachvollziehbar, lässt sich nur mit psychologischen Mechanismen erklären. Die Entwicklung der T-Aktie ist im höchsten Maße unerfreulich, denn sie steht in krassem Gegensatz zur operativen Entwicklung des Konzerns. Wir bedauern. Der Kapitalmarkt differenziert zurzeit im harten Wettbewerb auf unseren Märkten kaum mehr zwischen Starken und Schwachen, zwischen Gewinnern und Verlierern. Das, was wir in den letzten Wochen beobachtet haben, ist nicht mehr nachvollziehbar und lässt sich nur mit psychologischen Mechanismen erklären. Die Entwicklung der T-Aktie ist in höchstem Maße unerfreulich, denn sie steht in krassem Gegensatz zur operativen Entwicklung des Konzerns. Wir bedauern diese Entwicklung außerordentlich. Und damit möchte ich nun über Menschen und ihre Schicksale reden. Haben wir uns etwas vorzuwerfen? Die Antwort lautet eindeutig: Nein. Lassen Sie mich nur hinzufügen, dass sich der Vorstand weder selbst bedient noch bereichert hat, wie dies zu lesen war. begreifen es nicht. Wir haben ihm noch einiges zugemutet. Sie begreifen es prinzipiell nicht. Das war jetzt eine Menge Holz, aber das haben wir. Der Rest wird sich in kleinen... Sie haben es von Anfang an nicht begriffen. Wir wussten, dass sich die Anpassung der Bezüge für den Moment unglücklich vermitteln könnte. Sie wollen es nicht begreifen. Ron? Alles in Ordnung? Ron? Die beruhigen sich gleich. Da müssen wir jetzt durch. Da kommen wir nicht durch. Sein Auftritt war enttäuschend. Sommer wiederholte, was er schon so oft gesagt hat. Die Aktie ist unterbewertet, die Telekom hat sinnvoll investiert und befindet sich auf Wachstumskurs. Das klingt gut und Ron Sommer mag fachlich sogar recht haben. In den Ohren der Telekom-Anleger hallt es aber wie Hohn. Wenn der Vorstandschef ständig betont, er macht alles richtig, die Aktie aber unter Ausgabekurs liegt und das Unternehmen Milliardenverluste schreibt. Sommer ist nicht bereit, nur einen Millimeter von seiner Strategie abzuweichen. Das ist zielstrebig und geradlinig. Doch die fast schon unnahbar sachliche Art des 53-Jährigen deuten viele Aktionäre als Sturheit und Begabung zum Schönreden. Sicher ist Ron Sommer ein brillanter Verkäufer seiner Ideen. Er muss sich aber bewusst machen, dass die T-Aktie ein emotionales Wertpapier ist. Es ist die erste Volksaktie. Meine Herren, ich bin morgen 7.30 Uhr am Platz und möchte dann zur Abwechslung keine Presseschau auf meinem Schreibtisch vorfinden. Habe die Ehre. Tja, Herr Kindervater, dein Herr hat gesprochen. Das Wort hat der Sprecher. Na, alles schon schön ausgezählt? Die genaue Auswertung habe ich noch nicht, aber das Verhältnis bei den Fernsehberichten ist etwa 60-40. 60% Äußerungen von Aktionären und Aktionärsvertretern gegen 40 aus seiner Rede im Schnitt. Beim ZDF sieht es etwas ausgeglichener aus, ARD eher 75-25. RTL und Sat.1 Sehr schön, sehr schön. Jetzt zählen wir schon Quoten, was? Was war denn mit der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen? Haben Sie da auch schon Daten? Ist die Passage mit den Menschen irgendwo vorgekommen? Einmal ganz kurz, aber ironisch kommentiert. Also, es mag unter dem unmittelbaren Eindruck des Tages etwas überstürzt wirken. Andererseits ist es vielleicht auch zu spät. Und während der Herr Tänzer spricht, vergeht die Zeit und vergeht. Wir hatten ja schon einmal in kleinerer Runde darüber gesprochen. Ich meine, gibt es eventuell eine Möglichkeit, dass er sich wenigstens zum Teil etwas anders vermittelt? Oder vermittelt wird, also in der Person? Jetzt fängt das wieder an. Das Thema hatten wir in der Tat bereits. Na, aber es ist doch Ihr Thema. Wer hatte denn bitte die Personifizierungsstrategie ausgeheckt? Ein Unternehmen, ein Kopf. Und jetzt wundern Sie sich, wenn der Pöbel ihn fordert? Wir wissen alle, dass es schwierig ist. Es gibt... Naja, er bietet wenig an, um ihn persönlicher zu... Verkaufen. Vermitteln. Sie meinen, weil er nicht auf Partys rumjuckst, nicht bei Nina Roge? Ruge. Ja, oder wem auch immer den Bussibär macht, nicht mit dicken Kohibas für die bunten Blätter posiert und auch keine Behindertenschulen besucht, um fotogen zwischen den Kinderlein zu stehen und mundgemalte Buntstiftbilder fürs Telefonbuch-Titelbild auszusuchen. Herr Brauner, bitte. Fakt ist, er steht in der Öffentlichkeit. Und es gibt nun mal... Diese ganzen Bezeichnungen, Sunnyboy, Strahlemann und so weiter. Und? Sollen wir ihm jetzt Sonnencreme kaufen, damit er blasser aussieht? Und die Leute denken, oh, der Arme, das nimmt ihn jetzt aber mit. Lassen Sie uns bitte vernünftig reden, ja? Gut, die Leute sind also aufgebracht. Unangemessen, unbegründet, geschenkt. Aber es bleibt ja trotzdem nicht ohne Widerhall. Und wenn in Berlin... Wir sind keine Staatsbehörde. Das hatten wir allerdings auch bereits. Wäre es nicht möglich, die Erhöhung der Vorstandsbezüge... Die Anpassung. Wäre es möglich, die eventuell noch einmal zu überdenken? Ein Rückzieher? Eine Nachjustierung. Ja, wie sieht denn das aus? Als ob wir Angst hätten. Haben Sie Angst, Herr Tänzer? Herr Ricke? Unsinn. Natürlich nicht. Es käme darauf an, wie es vermittelt würde. Und wie es ankommt. Ankommt, vermittelt. Ach, wem gegenüber haben wir uns denn zu rechtfertigen? Irgendwelchen Polit-Hinterbänklern? Es sind nicht nur Hinterbänkler. Ja, oder gegenüber den Presse-Heinis? Oder aufgehetzten Rentnern, die ihren 5 Aktien für 100 Euro hinterherweihen? Ja, wenn wir bei Zeiten die Analysten mit einer derartigen Aufmerksamkeit bedacht hätten. Ja, wenn, bei Zeiten. Aber jetzt haben wir offensichtlich eine andere Situation. Die Analysten reagieren nicht mehr auf Tatsachen, nicht bei uns. Es ist irrational geworden. Das geht nicht. So lassen sich keine Prozesse steuern. Eben. Freitag, 7. Juni. Die Unternehmensnachrichten scheinen kaum noch einen Einfluss auf den Kurs des Rosa-Riesen zu haben. In unserem Börsenstudio in Frankfurt begrüße ich jetzt Dieter Möller bei der T-Aktie. Da gab es ja heute nur eine Richtung, nämlich bergab. Wie war denn der Tag heute? Er war genauso desaströs wie die Tage vorher. Die Telekom fällt und fällt. Ein Elend ohne Ende, wie man so schön sagt hier an der Börse. Sie hat heute mal wieder ein Allzeittief erreicht. 10,08 €. Börsianer vermute mal ganz scharf, dass sie noch unter die 10 Euro, nicht heute, aber vielleicht in den nächsten Tagen fallen wird. Das ist ein Zockerpapier geworden. Ein Papier für Masochisten. In der massiven Kritik steht ja auch Telekom-Chef Ron Sommer. Sein Gehalt wurde kräftig erhöht. Der Telekom-Kurs, der bröckelt, wie wir ja gerade gehört haben. Wie sicher ist denn sein Sessel? Was wird da in Frankfurt spekuliert? Also der Ruf nach der Ablösung Ron Sommers ist immer lauter geworden. In der letzten Zeit hat sich der Bundeskanzler Herr Schröder ja vor Ihnen, hinter Ihnen oder neben Ihnen gestellt, aber das will nicht sehr viel heißen. Ron Sommer steht, das meinen die Börsianer, hier auf der Abschussliste. Der Arschmaß zum Abschluss. Dienstag, 11. Juni. Jetzt kommen ja Advents-Geschenk vom Haus. Mein Mix, das Zeug ist harmlos. Ist doch gut. Gucken Sie sich doch vielleicht mal den Jan Ulrich an. Mittwoch, 12. Juni. Am besten heute noch. Donnerstag, 13. Juni. Wieso Kontrolle? Der ist doch in der Reha. Naja, gut. Ich gehöre zum abgeschirmten Leben. Keine Informationen, keine Fotos, keine Lebensdaten. Nicht mal mein Vorname ist öffentlich bekannt. Ich bin Frau Dr. Sommer. Über mich kann man nur spekulieren. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass ich an einem Freitag wie heute... Freitag, 14. Juni. Dass ich an diesem Freitag über Geld nachdenke, abstrakt, denn konkret habe ich damit ja nichts zu tun. Es ist eben da. Man könnte sich vorstellen, dass ich mich erinnere, wie oft mir mein Mann von den ausgiebigen Gehälterdebatten im Vorstand erzählt hat, über die Bonusvereinbarungen, die Optionen, die Privilegien, über die Frage, wer ein Eckbüro kriegt und wer welchen Wagen und mit welchen Felgen, und dass all diese Dinge tatsächlich explizit und haarklein auf der Sitzungsagenda stehen. Man könnte sich vorstellen, dass ich mich erinnere, wie er dann jedes Mal breit grinste und sagte, alles Schmerzensgeld. Man könnte sich vorstellen, dass mir gefiel, wenn er so grinste, weil er dabei so jungenhaft frech aussah und weil dieses kurz aufblitzende, freche Gesicht die einzige Emotion war, die er sich bei der Arbeit erlaubte. Aber das ist, wie gesagt, natürlich nur Spekulation. Die Wahrheit ist, dass wir auf einen wesentlichen Teil unseres Einkommens verzichten. Wir machen uns natürlich den Vorwurf, dass wir schneller und früher hätten entscheiden können. Dienstag, 18. Juni. Wie können wir uns wieder beliebt machen, hat sich die Deutsche Telekom jetzt gefragt und eine Antwort gefunden. Ron Sommer und seine Vorstandskollegen wollen Teile ihres Gehaltes opfern. Hört sich gut an, ist aber nur die halbe Wahrheit. Zwar wollen sie in diesem Jahr freiwillig auf den Erhalt von Aktienoptionen verzichten, die Bezüge der Vorstände sollen aber trotzdem von 9,2 auf 17,4 Millionen Euro steigen. Wo die Gier ohne Gesetz waltet, die Zunge ungezähmt, hart am Ziel, das Leid, wie kurz ist doch das Leben. Wer das Ferne sich zum Ziel setzt, der gewinnt nicht, was ihm nahe, dies ist mir der Arzt der nahen Toren, die vom Wahn geblendet. Mittwoch, 19. Juni. Ein Regierungssprecher sagte, der Bund habe keinen Druck auf die Telekom ausgeübt. Das war eine unternehmensinterne Entscheidung. Womit die Presse einmal recht hat. Naja, aber dieser Ton. Aus Regierungskreisen verlautete, man habe nicht mit dem Konzernchef sprechen müssen. Der hat von sich aus gemerkt, dass das Eis dünner wird. Das ist doch... Ich habe mich ja unterdessen aufklären lassen, dass sich derartige Tonlagen als menschlich vermitteln. Eichel hat es eine weise Entscheidung genannt. Na schau, sind wir sogar noch weise geworden. Eine Sekundärtugend, die in unserem Metier selten verlangt wird. Eichel weiter. Die Position von Herrn Sommer steht in gar keiner Weise in Frage. Das hätten er und Bundeskanzler Schröder mehrfach betont. Weil es sonst niemand merken würde. Die Hitze aus einer Diskussion zu schwierigen Zeiten nehmen. Darauf hatten wir uns verständigt. Und genau das tue ich. Ja. Und wir gehen jetzt als Weise in Sack und Asche und verzichten demütig auf 1,5 Millionen Optionen à 10 Euro. Naja, das entspricht ja schon 0,02% unserer Verbindlichkeiten. Gibt's noch Kosten in dieser beeindruckenden Dimension zu reduzieren? Vielleicht das Ruhegeld für Herrn Ulrich? Es waren 1,7 Millionen Optionen und der Kurs steht bei 10,40 Euro mit Aufwärtstendenz. Im Übrigen finanzieren wir nicht Jan Ulrich, sondern ein Team, das sich derzeit sehr ordentlich schlägt. Ich habe gerade einen Hinweis vom Finanzministerium bekommen. Offenbar zweifelt der Bundesrechnungshof an unserer Bilanz. Offiziell? Es gibt einen Bericht, der morgen dem Haushaltsausschuss des Bundestags vorgelegt werden soll. Geheim. Also übermorgen öffentlich. Der Rechnungshof will Eichel auffordern, auf eine erneute Korrektur unserer Immobilienbewertung zu dringen. Ausgerechnet jetzt? Na, vielleicht ist der Finanzminister dann auch einmal weise und ignoriert die Aufforderung. Ich glaube, es ist eher Oberhaus, der Druck macht. Wieso der? Schwer zu sagen. Entweder machen ihm Machtspielchen Spaß oder er sorgt sich tatsächlich um die Anteile des Bunds. Wahrscheinlich beides. Ist ein undurchschaubarer Kerl, dieser Oberhaus. Macht gern auf graue Eminenz. Hatten Sie schon mal persönlich mit ihm zu tun? Was man so hört, eben. Tut mir leid, ist wahrscheinlich ungünstig jetzt, aber Sie wollten ja ausdrücklich jederzeit persönlich auf dem Laufenden gehalten werden. Was gibt's, Herr Kindervater? Es ist... Jan Ulrich steht unter Dopingverdacht. Ich denke, der fährt nur noch besoffen mit seinem Porsche rum. Er ist krankgeschrieben wegen dem Knie. Aber am 12. Juni gab es eine Kontrolle. Und jetzt liegt das Ergebnis vor. Haben Sie mit ihm... Amphetamine. Ja, haben Sie mit ihm gesprochen? Telefoniert, ja. Und? Was sagt er? Er meint, er kann sich's nicht erklären. Er wäre am Abend vorher mit Freunden unterwegs gewesen und da hätte man ihm was gegeben. Ja, am Abend vorher? Ja. Das heißt, die Kontrolle war gleich am Tag drauf? Werden die denn jeden Tag kontrolliert? Nein, gar nicht. Also theoretisch können sie immer kontrolliert werden. Aber das macht ja bei Ulrich keinen Sinn. Er ist krankgeschrieben, verletzt und für keinen Wettbewerb angemeldet. Ja, Sie halten mich weiter auf dem Laufenden. Meine Herren, wir haben ein Tagesgeschäft. Es scheint ja wirklich einen Narren an dem Jungen gefressen zu haben. Das Radteam ist ihm wichtig. Kein Sport für mich. Buckeln und treten. Würde Ihnen das Spaß machen, Herr Tänzer? Vor allem habe ich mit Ihren Späßen manchmal Schwierigkeiten, Herr Brauner. Donnerstag, 4. Juli. Der Radsport hat seinen neuen Skandal. Jan Ulrich steht unter Dopingverdacht. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Heute hat das Team Telekom Jan Ulrich erst einmal beurlaubt. Seine Teilnahme an der Tour hatte er schon vor Monaten abgesagt. Es sollen Amphetamine in einer Dopingkontrolle gefunden worden sein. Amphetamine gelten als Aufputschmittel, um die körperliche Leistung zu steigern. Bei mir zu Gast im Studio ist Arthur Tabat, Veranstalter vom Profi-Radrennen. Sie kennen Rudi Jan Ulrich persönlich. Sie haben die Karriere oft und lange begleitet, in den letzten Jahren auch. Nun hat man ihm Amphetamine nachgewiesen. Man mag es kaum glauben. Halten Sie ihn für, ich sag's mal so übertrieben, so dumm? Jan Ulrich ist krank geschrieben und er fährt keine Rennen. Er hat niemandem geschadet. Aber man muss doch damit rechnen. Es gibt auch Trainingskontrollen, die unangemeldet stattfinden. Ja, aber jeder weiß doch, der im Sport ein bisschen bewandert ist, dass Amphetamine nur kurzfristig aufputschen und nach 4, 5 Stunden oder 6 Stunden die Wirkung nachlässt. Was vermuten Sie denn? Also ich sage immer wieder, Menschen, die Erfolg haben, haben auch viele Neider. Jeder kann sich ja vorstellen, wie schnell man jemandem was unterschiebt und dann halt ein Dopingkommissär anruft und sagt, gehen die mal testen. Jeder Versuch bei der Telekom heute mehr zu den Vorwürfen gegen Jan Ulrich zu erfahren, blieb erfolglos. Das Unternehmen lehnte jede Stellungnahme ab und reagierte damit wie so oft in den vergangenen Wochen. Bei Fragen zu Problemen der Telekom wird einfach nicht geantwortet. Donnerstag, 4. Juli. Ja, Kindervater hier. Herr Spreng oder Michael, wir hatten uns geduzt, oder? Es gab eine Situation, ich glaube nach einigen Flaschen Tignanello-Rotwein, wo vorübergehend wir uns mal geduzt haben, aber das hatte sich dann schnell wieder gelegt. So, ja, natürlich. Und ich glaube auch, dass wir bei dem respektvollen Sie bleiben werden. Ah, gut. Ich will Sie gar nicht groß belästigen. Sie haben den Wirbel im Mai um die Telekom-Hauptversammlung mitbekommen? Selbstverständlich. Ich meine auch den Medienwirbel danach. Ja, natürlich. Es ist ein gewaltiges Signal für die Bundestagswahl und eine gewaltige Niederlage für Gerhard Schröder. Weil er sich hinter Ron Sommer gestellt hat. Genau. Der Bundeskanzler ist ja da schnell bei der Hand. Das ist der Punkt. Er könnte ja genauso schnell von seinem Standpunkt abrücken. Ja, Zum Beispiel, wenn ihm das Thema von außen aufgenötigt wird, also von der Opposition. Ich bin zwar der Wahlkampfberater und Wahlkampfmanager von Edmund Stoiber, aber ich habe kein politisches Mandat für die CDU-CSU. Aber Sie machen doch die Themen im Wahlkampf. Ja gut, über die Themen sprechen wir natürlich auch, aber das ist nicht meine Aufgabe, die Themen zu setzen, zumindest nicht öffentlich, sondern das passiert ohnehin im Hintergrund. Naja, also eben, dann sitzt du, also Entschuldigung, Sie, irgendwie habe ich das Du drin. Sie sitzen doch praktisch auf seinem Schoß. Ja, auf dem Schoß sitze ich nie bei irgendjemandem. Nein, ja, na, jedenfalls worauf ich hinaus will ist, die Bild-Zeitung kündigt heute ein Printduell zwischen Schröder und Stoiber an. Zwei Folgen, Sonntag und Montag. Und wir fragen uns, ob die Telekom da möglicherweise ein Thema sein könnte. Nein, das glaube ich nicht, denn er hält sich da sehr zurück. Aber falls er diese Zurückhaltung aufgibt, dann würde er sich eher kritisch äußern. Ja gut, er ist ja natürlich kein Mann der Industrie und er ist ja kein Mann der Großindustrie, sondern er ist ein Mann des Mittelstandes und der kleinen Leute. Und natürlich, das heißt, er würde dann... Ja, aber warten wir es doch mal ab. Samstag, 6. Juli. Siegen will er, der Kanzlerkandidat Edmund Stoiber. Und deshalb ist er heute aus Bayern nach Siegen gekommen. Tenor der Rede, Stoiber ist der Mann der kleinen Leute und nicht Schröder. Stoiber kümmert sich um deren Sorgen. Wo soll denn heute der Busfahrer oder die Krankenschwester große Einschnitte hinnehmen können, während auf der einen Seite nach unten gepredigt wird, mehr Einschränkungen wird oben zugelangt. Und das ist auch etwas, was in diesem Lande verändert werden muss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach neuen Spekulationen um eine mögliche Ablösung von Telekom-Chef Sommer hat der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU Merz Klarheit gefordert. Bundeskanzler Schröder müsse eine Entscheidung treffen. Merz reagierte auf einen Bericht des Nachrichtenmagazins Focus, wonach die Bundesregierung Sommer angeblich noch vor der Bundestagswahl ablösen will. Ich würde den Menschen einmal eine Chance geben. Wenn er das dann nochmal macht, dann würde ich ihn fristlos kündigen. Das Sportgericht muss jetzt über den Fall Ulrich entscheiden. Radprofi Jan Ulrich hat Tablettenkonsum zugegeben. Zur Ursache des bei ihm nachgewiesenen Mittels Amphetamin sagte Ulrich, er habe bei einem Disco-Besuch so wörtlich einiges getrunken und dann zwei Tabletten bekommen und eingenommen. Es sei eine Riesendummheit gewesen, so hat er entschuldigend angefügt. Sie ist deshalb aufgefallen, weil er zufällig am Tag darauf bei einer unangemeldeten Kontrolle der Anti-Doping-Kommission auf die Einnahme verbotener Mittel getestet wurde. Blitzlichtgewitter wie in einer Disco empfing ihn. Seit 5 Tagen habe er kaum mehr geschlafen, sagte Jan Ulrich nervös am Morgen nach der Abgabe seiner schriftlichen Erklärung beim Bund Deutscher Radfahrer. Darin steht, dass ich zum ersten Mal in meiner doch schon jetzt langen Laufbahn positiv bin. Ich musste abends mal raus und ich habe was getrunken gehabt und ich habe auch überhaupt in der Situation nicht überlegt. Das waren 2 Tabletten gewesen, kleine Tabletten, wo mir bestätigt wurde, dass es nichts ist und dass es mir hilft und dass es eigentlich harmloses Zeug ist. Das Telekom-Motto, wer dopt, der fliegt, scheint durch das öffentliche Geständnis des Vorzeigesportlers außer Kraft zu sein. Telekom sagt, das Engagement im Radsportbereich ist losgelöst von Jan Ulrich zu betrachten. Ich meine, dass wir in der Verantwortung stehen, für den Menschen Jan Ulrich, ihm jetzt aus dieser schwierigen Zeit zu helfen. Und wenn wir ihm dann geholfen haben und er ist wieder auf die Beine gekommen, wie er sich das vorstellt, wie er das auch angekündigt hat, Showdown bei der Bild-Zeitung. Der Kanzler und sein Herausforderer im Streitgespräch und die nächste CDU-Attacke. Die Aktien gehen um 90% zurück und auf der anderen Seite werden die Gehälter um 90% erhöht. Ist das sozial gerecht? Da sage ich nein. Und da muss jedenfalls die Regierung eingreifen. Montag, 8. Juli. Edmund, der Volkstümliche. Zu hoch? Nicht zu vermitteln, Politik muss eingreifen und der Kanzler ist glatt darauf eingestiegen. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Na, großartig. Das Bildduell? Du musst den Kanzler anrufen. Er müsste mich anrufen. Gleich wird der Palast im Sturm zertrümmert, seht das marmorne Gebälk. Seht, es wankelt Sturz, was ist des Menschen Weisheit, was ist schöner Götterlohn? Als über des Feindes Scheitel siegend die Hand zu erheben. Dienstag, 9. Juli. Offenbar scheint der Telekom-Chef jetzt die Rückendeckung seines größten Aktionärs, dem Bund, verloren zu haben. Schon wird spekuliert, der Knockout des Telekom-Chefs steht kurz bevor. Ich bin fest der Meinung, und man sieht es ja auch hier am Markt, da muss das Ruder rumgerissen werden, da müssen neue Entscheidungen getroffen werden, andere Entscheidungen getroffen werden, und das ist mit Ron Sommer nicht möglich. Eine Entscheidung über Sommers Zukunft steht noch aus. Offiziell wird der Rücktritt nach wie vor dementiert. Doch heute machte bereits der Name eines möglichen Nachfolgers die Runde. Ex-VW-Chef Ferdinand Pirch. Auch er dementiert noch den Wechsel, doch Analysten gehen von einer raschen Entscheidung aus. Und Pirch ist für sie der richtige Mann. Mittwoch, 10. Juli. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Natürlich nicht, es ist nur... Kein. Vision war und ist Nummer 1 in Europa und weltweit unter den Top 5. Daraus folgt zwingend erstens Engagement in den USA, zweitens Verfügbarkeit neuester Technologien. VoiceDream, UMTS, investitionsintensiv, aber ohne reale Alternative. Es sei denn, radikaler Strategiewechsel zurück vom globalen Telematikanbieter zu einem Regionalladen, der innerhalb kürzester Zeit geschluckt wird. Das sind die Fakten, in drei Sätzen. Wieso bitte ist das nicht vermittelbar? Ron. Was, Kai? Es geht nicht mehr um Strategien und Visionen. Es geht auch nicht mehr um das Unternehmen. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche Fakten. Es geht um was Symbolisches. Ich weiß, dass es um meinen Kopf geht. Gerhard Kromme, Aufsichtsrat von ThyssenKrupp, ist einer der potenziellen Nachfolger. Er gilt als knallharter Sanierer, hat aber keine Erfahrung in der Telekommunikationsbranche. Die hat Klaus Mangold von Daimler Chrysler Services, der ebenfalls als Nachfolger gehandelt wird. Doch auch Jürgen Dormann ist im Gespräch. Ihm gelang es einst, die Höchst AG zu sanieren. Ex-VW-Chef Ferdinand Piech dementierte inzwischen jegliche Ambitionen. Am kommenden Dienstag wird der Aufsichtsrat über die mögliche Nachfolge von Sommer entscheiden. Donnerstag, 11. Juli. Wenn eines der größten Unternehmen zum politischen Spielball wird, nimmt der Standort Deutschland als Ganzes Schaden. Wo wird das geschaltet? FAZ, Süddeutsche Welt, alle wichtigen. Aber warten Sie, ich kann es Ihnen noch genau sagen. Die Liste Na, ist... Na, lassen Sie. Ich bin mir nicht sicher, wie diese Aktion ankommt. Wer hat die eigentlich finanziert? Wir. Aus welchem Etat? Meinem. Und das ist mit Dr. Sommer abgesprochen? Abgesprochen? Ich bin davon ausgegangen, er selbst hätte... Hätte was? Die Anzeige veranlasst? Ich hatte Herrn Brauner so verstanden. Brauner? Na ja. Das T-Imperium schlägt zurück. Nach tagelanger öffentlicher Demontage des Telekom-Chefs Ron Sommer ließ das Unternehmen heute in allen großen Tageszeitungen ganzseitige Anzeigen drucken. Ein Stück rund 30.000 Euro. Darin wird Ron Sommer zwar nicht erwähnt, sein teurer Expansionskurs aber gerechtfertigt. An der Börse wurden die Anzeigen heute mit großem Interesse verfolgt. Hier ist für alle klar, hinter der Werbung steckt ein Machtkampf. Ron Sommer versucht mit seinen Unterstützern im Vorstand Druck zu machen. Ich denke mal, so eine Anzeigenkampagne kann nicht gestartet werden, ohne das explizite Okay des Vorstandsvorsitzenden selber, den es hier nun auch anbelangt. Von daher ist das eine Art Politik-Machtkampf jetzt zwischen den einzelnen betroffenen Parteien hinsichtlich der gewünschten Ablösung Ron Sommer auf der einen Seite und natürlich diejenigen, die seine Ablösung fordern. Das spricht also die aktuelle Bundesregierung. Ein Beleg, das in den Anzeigen Ron Sommer selbst spricht, ist auch die Finanzierung der Kampagne. Denn das Geld dafür kommt aus der Werbeabteilung der Telekom, insgesamt über 100.000 Euro. Vielleicht war es der letzte Versuch, Ron Sommers Ablösung zu verhindern. Freitag, 12. Juli. Du wusstest nichts davon? Das war ein Alleingang von Brauner. Vom Kindervater. Was? Ja, wir kennen ihn doch. Großer Aktionist, großer Kommunikator, Anzeigenkampagnen, Journalisten beflüstern. Was glaubst du, wer den Medien all die angeblichen Kandidaten für meinen Posten gestärkt hat? Ich verstehe nicht ganz. Damit die Namen frühzeitig öffentlich verschlissen sind und weitere Kandidaten verschreckt werden. Aber er kann doch nicht von sich aus... Offenbar doch, er kann und macht, wie alle anderen. Das ist die Dynamik. Das bedeutet Kontrollverlust. Richtig, der berühmte Kontrollverlust. Das Schwerwiegendste, was man einem Management vorwerfen kann. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich, mich haben sie an die Wand gestellt. Und wenn ich seitlich abgehe, steht der Nächste hinter mir im Visier. Nach Medienberichten habe der Aufsichtsrat der Telekom 15 Wirtschaftsbossen den Job angeboten. Doch keiner wollte ihn haben. Das Bundesfinanzministerium, Staatssekretär Herr Oberhaus. Ja, Tänzer? Herr Tänzer, Sie wissen, wir mussten den Aufsichtsrat in Kenntnis setzen, dass wir Handlungsbedarf sehen. Und der sieht das nicht anders. Meines Wissens hat sich bislang nur der Vorsitzende entsprechend geäußert. Nicht alle äußern sich öffentlich. Und die sich äußern, sind bedauerlicherweise nicht immer kompetent. Das ist auch der Grund, warum wir weitere Spekulationen beenden möchten. Nachdem Ihnen alle vom Kandidatenkarussell abgesprungen sind. Wir sind in dieser Situation nicht auf Personen fixiert. Im Gegenteil, wir sind der Auffassung, dass durch Personalspekulationen ein Schaden entstanden ist, der nur durch Konzentration auf die Sache wieder behoben werden kann. Wir brauchen für die Telekom klare Strategien und gute Ergebnisentwicklungen. Und jemanden, der das unaufgeregt und rational angeht. Richtig. Ich gehöre zum abgeschirmten Leben. Keine Informationen, keine Fotos, keine Lebensdaten. Nicht mal mein Vorname ist öffentlich bekannt. Ich bin Frau Dr. Sommer. Über mich kann man nur spekulieren. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass ich an diesem Freitag darüber nachdenke, was mir mein Mann einmal über Unternehmensvisionen gesagt hat. Er sagte, die Vision sei alles. Die große Handlungsleitlinie, die durchkommuniziert werde und runterzubrechen sei auf alle Abteilungen. Man könnte sich vorstellen, dass ich mich erinnere, wie gern ich dieses Wort von ihm hörte. Runterbrechen. Es klang so geradeaus, von oben nach unten, schlicht und, ja, maskulin. Man könnte sich vorstellen, dass ich mich erinnere, wie enttäuscht ich war, als ich verstand, dass Vision nur ein schöneres Wort für Geschäftsziel ist. Marktführer werden, Umsatz verdoppeln. Besser gefiel mir, wenn er von Steuerung redete und über Prozesse in internen Orbits. Das klang nach kosmischer Mechanik, groß und zwangsläufig. Man könnte sich vorstellen, dass ich sehr an diesem Gedanken hing, dem Gedanken, dass mein Mann wirklich etwas Großes wollte, eine Art gesellschaftlichen Wertewandel. Wir machen aus einem Volk engstirniger Sparer und Bewahrer weitsichtige Investoren. Machen aus ängstlichen Vorsorgern, die auf ihr Konto gucken, mutige Visionäre mit Zukunftsblick. Hatte er mir das nicht mal so gesagt? Oder war es in einem Interview? Oder war es nur so, dass ich mir gewünscht habe, er hätte es gesagt? Man könnte sich vorstellen, dass ich bei diesen Gedanken weiße Lilien in einer schlanken Jugendstilvase arrangiere und so ein melancholisches Bild abgebe, bis die Jungs hereinstürmen und aufgeregt rufen, wir fahren mit Papa weg zum Jan Ullrich. Man könnte sich vorstellen, dass ich so tue, als wäre ich über diese Nachricht freudig überrascht, obwohl ich Bescheid weiß. Ich muss mal raus, nur einen halben Tag, könnte man sich vorstellen, hätte mein Mann mir gesagt. Aber das ist, wie gesagt, nur Spekulation. Samstag, 13. Juli. Gertenzer soll neuer Chef der Telekom werden. Nach Informationen aus Kreisen des Aufsichtsrates ist geplant, den 59-jährigen bisherigen Technikvorstand am Dienstag zum Nachfolger von Ron Sommer zu wählen. Gert Tänzer heißt der Mann und er war bislang Technikvorstand bei der Telekom. SPD-Mitglied Tänzer gilt als Wunschkandidat des Bundeskanzlers. Zwar hatte der Bundeskanzler in den letzten Tagen stets betont, dass der Aufsichtsrat eigenverantwortlich entscheidet, doch es gibt auch Meldungen, nachdem die Bundesregierung hinter den Kulissen hartnäckig auf die Ablösung des Telekom-Chefs gedrungen habe. Gert Tänzer wird an der Börse bereits als Nachfolger Der 59-jährige Ingenieur der Nachrichtentechnik ist seit Gründung der Telekom Vorstandsmitglied. 1994 hoffte er, Unternehmenschef zu werden. Doch damals wurde ihm der 6 Jahre jüngere Ron Sommer vor die Nase gesetzt. Ron Sommer ist aber weiterhin nicht bereit, von seinem Amt zurückzutreten. Er hält seine Unternehmensstrategie nach wie vor für richtig und wartet offenbar ab, mit welcher Begründung der Aufsichtsrat ihn feuern will. Denn nach dem Aktiengesetz müsste ihm eine grobe Pflichtverletzung nachgewiesen werden. Sonntag, 14. Juli. Das Problem ist, dass dem kleinen Moritz der Laden hier gehört. Nein, das Problem ist, dass er nicht erwachsen werden will. Also doch gescheitert? Unsinn. Bist du beleidigt? Nicht in meiner Funktion. Und als Person? Wer die Dinge persönlich nimmt, hat in diesem Job nichts verloren. Tut mir leid, das ist sicher etwas ungünstig jetzt, aber Sie wollen ja ausdrücklich jederzeit persönlich auf dem Laufenden gehalten. Also, Jan Ulrich, wir haben Hinweise, dass die Dopinggeschichte tatsächlich geplant war. Schon die Tabletten, die ihm zugesteckt wurden. Und wenn es ein Komplott war, ändert es nichts an den Fakten. Wir sind drauf. Gleich. Ich können Sie hören, ja? Mittig? Okay. Wirf das Handtuch. Offensichtlich hat er. Wirf das Handtuch. Mach ich. Nach links einsetzen. In einer Minute. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach wochenlanger Kritik hat Telekom-Chef Sommer die Konsequenzen aus der Führungskrise des Konzerns gezogen und ist zurückgetreten. Sommer kam mit diesem Schritt einer Entscheidung des Aufsichtsrates zuvor, der bis zum Abend in einer Sondersitzung in Bonn über einen Wechsel an der Unternehmensspitze beraten hatte. Und jetzt zum letzten Stand der Personalentscheidungen bei der Telekom live aus Bonn, Peter Schreiber. Ron Sommer hat das Handtuch geworfen und das, obwohl er gelobt hat, er werde bis zum letzten kämpfen. Offensichtlich hat er heute in einer 7-stündigen Aufsichtsratssitzung hier in der Konzernzentrale in Bonn nicht den Rückhalt gefunden, den er sich erhofft hat. Damit hat kaum jemand gerechnet. Vorstandschef Ron Sommer ist selbst zurückgetreten, obwohl er das die ganze Zeit über strikt abgelehnt hatte. Das ist die Nachricht des Tages. Der Telekom-Chef Ron Sommer ist heute am frühen Abend zurückgetreten. Heute Ende der Sommerzeit. Inzwischen ist der Bundesfinanzminister aus dem Urlaub zurück. Guten Abend, Herr Eichel. Guten Abend. Warum wollten Sie, dass Ron Sommer abgelöst wird? Das wollte nicht ich, sondern das kam aus der Mitte des Aufsichtsrates. Dort lag auch die Initiative. Wir haben uns aber, auch ich, dem angeschlossen, angesichts der Situation, dass der Börsenkurs so weit unten ist, das habe ich mit großer Sorge gesehen, angesichts der Lage, dass das Rating des Unternehmens sich sehr verschlechtert hat. Aber dass der Aktienkurs so schlecht stand, Herr Eichel, wussten Sie, glaube ich, auch im Mai schon, als die Hauptversammlung anstand und die Aktionäre Ron Sommer im Amt bestätigt haben. Warum haben Sie nicht da gehandelt? Ich kann ja nicht handeln, es handelt der Aufsichtsrat. Sie sind aber Hauptaktionär, der Bund. Ja, mit einer einzigen Stimme im Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat hat der Bund einen Sitz, er ist nicht mal im Präsidium. Aber selbstverständlich beteiligt er sich an den Beratungen und zwar im Gespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und von dort ging die Initiative aus. Edmund Stoiber hat diesen Satz gesagt, der Bundeskanzler möge sich einmischen bei der Telekom. Das war am 4. Juli, an dem Donnerstag, an dem das Bild-Zeitungs-Rededuell aufgezeichnet worden ist. Stoiber will davon nichts wissen. Ich möchte auch mal deutlich machen, dass ich mir den Schuh nicht anziehe, hier die Diskussion um die neue Führung in der Telekom ausgelöst zu haben. Am 4. Juli, an dem Donnerstag, an dem das Bild-Zeitungs-Rededuell aufgezeichnet worden ist, dann sollen Sie und der Bundeskanzler gesagt haben, Ron Sommer müsse abgelöst werden. War das nicht so? Nein, das ist alles falsch. Es ist wirklich erstaunlich, Frau Will, was an Falschmeldungen diesen Wochen verbreitet wird. Welche Rolle hat dann Ihr Staatssekretär gespielt, Manfred Oberhaus, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium? Das Bundesfinanzministerium. Und dieser Herr Oberhaus, so sagt uns, nicht uns, aber der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Rüdiger Schulz hat über Oberhaus erzählt, er habe gesagt, die Ablösung Ron Sommers solle vorgenommen werden und das sei in Übereinstimmung mit dem Finanzminister, der Sie sind, und dem Bundeskanzler genauso voranzutreiben. Stimmt das auch nicht? Nein, so ist es nicht richtig. Vielen Dank, Herr Eichel. Bitte schön. Kindervater, ich hätte gerne Herrn Spreng gesprochen. Auf einer Podiumsdiskussion. Danke. Nein, ist nicht dringend. Wir setzen natürlich auch drauf, dass die Bundesregierung in die Fallen geht, die wir Ihnen stellen. Ich will Ihnen eine wunderbare Falle sagen, die wir gerade Gerhard Schröder gestellt hatten. Wir hatten ja dieses Printduell bei Bild. Es war dann die Absicht der SPD, dies unbedingt aus dem Printduell rauszunehmen. Sie haben uns das mehrmals als Kürzungsvorschlag gemacht. Ja? Das wäre doch alles viel zu lang und ob man das nicht rausnehmen könnte. Und als wir dann hart geblieben sind, gesagt, die Telekom bleibt drin, wusste die SPD, dass das am vergangenen Montag in der Bild-Zeitung sein wird. Und das hatte dann zur Folge, dass die SPD in Panik geraten ist in die Regierung und hat am Freitag an zwei Nachrichtenmagazine die Meldung gesteckt, Schröder wolle Sommer ablösen, damit er nicht als Getriebener der Äußerungen Stoibers vom Montag aussieht, sondern als aktiv Handelnder. Und die ganze Telekom-Geschichte gilt jetzt als Ausweis von Unprofessionalität und Dilettantismus, wie Schröder das gefahren hat. Und sag mal, das würde ich jetzt als gelungene Wahlkampfaktion bezeichnen. Ron Sommer, smart, charmant und stets braungebrannt, ein Mann, der Glamour in die Wirtschaft brachte. Über den Menschen hinter dem Manager Sommer ist wenig bekannt. Der Telekom-Chef schirmt sein Privatleben komplett ab. Zwei Kinder hat der verheiratete Familienvater. Vielfache Gestalt hat die göttliche Macht, gar vieles erfüllt, unerwartet ein Gott. Doch was wir gewählt, vollendet sich nicht. So endet dieses Begegnis. So endet dieses so Begegnis. Endet dieses so endet dieses Begegnis. Begegnis. So endet dieses Begegnis. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich groß so ruiniert? Was hat dich groß so ruiniert? Dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben, waren sie dumm, zu dumm, um zu verstehen. Was hat dich groß so ruiniert? Was hat dich groß so ruiniert? Was hat dich groß so ruiniert? Was hat dich groß so ruiniert? Was hat dich groß so ruiniert? Was hat dich groß so ruiniert? Spekulation Sommer. Eine Dokumentartragödie von Walter Filz. Mitarbeit Nathalie Schallis und Michael Gerloff. Ron Sommer, Karl-Heinz Hackel. Gerd Tänzer, Rüdiger Vogler. Kai-Uwe Ricke, Udo Schenk. Josef Brauner, Thomas Anzenhofer. Jürgen Kindervater, Bertolt Tötzke. Manfred Overhaus, Hans-Michael Rehberg. Frau Sommer, Hedi Kriegeskotte. Chor der Backchen, Collegium Musicum. In weiteren Rollen Holger Heddendorp, Thomas Höhne, Nicola Müntefering, Kirstin Petri, Michael Rolfsteck, Benno Schoh und Eckhard Skorupa. Ton Dietmar Rötzel, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Kirstin Petri, Regie Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk, Norddeutscher Rundfunk 2005. Dramaturgie Eckhard Skorupa.